Stadt, die die Menschen verliert. Die Tage und Jahre ziehen durchs Land. Und ich warte, bis die Zeit sich verirrt. In Räumen aus Träumen, in deiner Hand. Von hier aus immer weiter. Schatten, seh ich uns gehen.